Wien 2, Krummbaumgasse 2. Wohnung von Malke und Frieda Dinger. Unsere Großmutter Malke Dinger und unsere Großtante Frieda Dinger waren Schwestern und wurden 1873 bzw. 1877 in Brody geboren, das nun in der Ukraine liegt. Sie kamen 1899 nach Wien, um ein besseres Leben zu finden, und 40 Jahre lang waren sie erfolgreich. Amalia Malke heiratete am 3. August 1899 ihren Cousin David Hirsch in der Stadtsynagoge und hatte mit ihm 9 Kinder, von denen 6 erwachsen wurden. Frieda heiratete nie, sondern wohnte bei der Familie, half mit den Kindern und im Schuhgeschäft der Familie. Man kann sagen, sie waren gewöhnliche jüdische Frauen aus einer gewöhnlichen jüdischen Familie dieser Zeit. Laut ihren Kindern waren sie strebsam und schätzten die Familie, Bildung und die deutsch-jüdische Kultur. Ihre Kinder wurden Büroangestellte oder Verkäuferinnen und waren engagierte Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen. David starb 1928. Nach 1938 schafften es 4 der Kinder, nach Großbritannien oder den USA zu fliehen. Ein Kind starb an natürlichen Ursachen 1940 in Wien und einer, Moritz, der einzige Sohn, starb in einem sowjetischen Arbeitslager im Osten. Nur Malke und Frieda waren übrig, als die Deportationen begannen. Frieda wurde zuerst verschleppt, am 2. November 1941, und starb im Ghetto von Lodz. Malke wurde zuerst nach Theresienstadt gebracht und 2 Monate später, am 26. August 1942, in Treblinka ermordet. Gabi Weiner, Lewes, England. Alex Spencer, Dollar, Schottland.